Doktor, mal wieder. Ein paar Juden bestellt. Israel-Mursche, nach Haus Maul. Was machst du die Baracke? Ich pass aufs Maul. Israel-Mursche, nach Haus Maul. Was machst du die Baracke? Gib was aufs Maul. Da wartet schon der Onkel Doc. Mit engelsgleichem Lachen. Wir will mit euch im Gen-Labor ein tolles Spielchen machen. Ihr verfluchten Haken auf das große Lothar-Tisch. Ich hab den Zyklon B, ich hab sie auf den Doktor-Tisch. Sag schon, ob der Joden in der Hand eine Knochensäge. Und mit Gesicht das Liebe voll Judenkinder pflege. Der Bursche fragt erstaunt, die Sarah, wo sind denn deine Titel? Sie hat mir ein Tarantel, der Doktor, abgeschnitten. Name Mengele!